Kapitel 10 Heiligenverehrung aus islamischer Sicht. Kapitel 10.1 Allahs Gunst. Der Mensch neigt dazu, einige Menschen über andere zu erhöhen. Es gefällt ihm, ihnen große Wertschätzung entgegenzubringen, und er zieht es vor, diesen mit Bewunderung betrachteten Menschen zu folgen, anstatt selbstständige Entscheidungen zu treffen. Dies ist eine unmittelbare Folge aus der Tatsache, dass Allah einige Leute vor anderen auf verschiedene Art und Weise begünstigt hat. So wurde der Mann gesellschaftlich über die Frau gestellt. Die Männer stehen den Frauen in Verantwortung vor, weil Allah die einen vor den anderen ausgezeichnet hat. Sura An-Nisa, Vers 34. Doch den Männern gehört ihnen gegenüber eine Stufe. Sura Al-Baqarah, Vers 228. Manche Menschen wurden wirtschaftlich über andere gestellt. Und Allah hat einige von euch vor den anderen mit Gaben begünstigt. Sura An-Nahl, Vers 71. Der Stamm der Israeliten wurde durch göttliche Führung vor dem Rest der Menschheit bevorzugt. O ihr Kinder Israels, gedenkt meiner Gnade, mit der ich euch begnadete, und denkt daran, dass ich euch allen Welten vorgezogen habe. Sura Al-Baqarah, Vers 47. Die Propheten wurden durch Offenbarung vor der ganzen Menschheit bevorzugt, und Allah begünstigte einige der Propheten vor anderen. Dies sind die Gesandten. Wir haben einigen von ihnen den Vorrang über anderen gegeben. Sura Al-Baqarah, Vers 253. Doch Allah hat uns angeordnet, nicht jene Dinge zu begehren, mit denen er einige der Menschen vor anderen bevorzugt hat. Und begehrt nicht das, womit Allah die einen von euch vor den anderen ausgezeichnet hat. Sura An-Nisa, Vers 32. Denn diese Begünstigungen sind Prüfungen, die beträchtliche Verantwortung mit sich bringen. Sie sind nicht das Ergebnis menschlicher Bemühungen und sollten keinen Hochmut aufkommen lassen. Allah wird uns nicht dafür belohnen, dass wir sie besessen haben, vielmehr werden wir Rechenschaft dafür ablegen müssen, wie wir sie verwendet haben. Deswegen riet uns Allahs Gesandter, Friede und Segen seien auf ihm: Seht diejenigen an, die unter euch stehen, das heißt, denen es schlechter geht, und nicht diejenigen über euch. Es ist besser für euch, so dass ihr Allahs Segnungen auf euch nicht verleugnet. Jeder wurde auf die eine oder andere Weise über andere gestellt, und jeder hat eine bestimmte Verantwortung, für die er Rechenschaft ablegen wird. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wahrlich, ihr seid alle Hirten, und jeder von euch ist verantwortlich für seine Herde. Diese Verantwortung ist der grundlegende Bestandteil der Prüfung dieses Lebens. Wenn wir Allah dankbar für seine Begünstigungen sind und sie rechtens anwenden, sind wir erfolgreich. Andernfalls scheitern wir. Die vielleicht größte Prüfung ist jedoch die Verantwortung, die sich daraus ergibt, dass Allah den Menschen vor der ganzen Schöpfung begünstigt hat. Diese Bevorzugung wurde durch Allahs Befehl an die Engel, sich vor Adam niederzuwerfen, bestätigt. Die Verantwortung ist zweifach. A. Sie bringt die persönliche Verantwortung mit sich, den Islam zu akzeptieren, die völlige Ergebenheit Allah gegenüber. B. Sie bringt ferner eine Gemeinschaftsverpflichtung mit sich, nämlich Allahs Gesetzen auf der ganzen Erde Geltung zu verschaffen. Deshalb sind die Gläubigen in den Augen Allahs weit höher gestellt als die Ungläubigen, da sie ihre Verantwortung annehmen. Allah sagt: Ihr seid die beste Gemeinde, die für die Menschen entstand. Denn ihr gebietet das, was rechtens ist, und verbietet das Unrecht, und ihr glaubt an Allah. Sura Ali Imran, Vers 110. Kapitel 10.2 Taqwa. Innerhalb der Gemeinde der Gläubigen sind einige höher gestellt als andere. Diese Höherrangigkeit ist die unmittelbare Folge ihrer eigenen Bemühungen. Es ist eine Überlegenheit, die mit dem Iman, also dem wahren Glauben an Allah, verbunden ist, der Stärke und Tiefe des Glaubens. Ein lebendiger Glaube treibt denjenigen, der darüber verfügt, dazu an, sich von allem, was Allah missfällt, abzuschirmen. Dieser Schutzschild wird auf Arabisch Taqwa genannt. Dieses Wort wird meist verschieden übersetzt, und zwar als Gottesfurcht, Frömmigkeit oder Gottesbewusstsein. Der Begriff trägt alle diese Bedeutungen in sich und noch einige mehr. Allah bringt die Überlegenheit von Taqwa wie folgt zum Ausdruck. Wahrlich, vor Allah ist von euch der Angesehenste, welcher am meisten Taqwa hat. Surah Al-Hujurat, Vers 13. Allah sagt hier, dass das Einzige, das einen gläubigen Mann oder eine gläubige Frau höher stellt als einen anderen, das Maß seiner oder ihrer Taqwa ist. Es ist die Frömmigkeit oder Gottesfurcht, die den Menschen von der Stufe eines denkenden Tieres zu einem eigentlichen Menschen macht. Die Bedeutung der Furcht vor Allah im Leben eines Muslims kann nicht genug betont werden. Allah erwähnt Taqwa und davon abgeleitete Wörter 26 Mal im Koran. Überall mit der Betonung, dass Taqwa die treibende Kraft hinter einem lebendigen Glauben ist. Ohne sie ist der Glaube nur ein bedeutungsloses Durcheinander von auswendig gelernten Worten und Phrasen, und rechtschaffene Taten sind nur die leeren Hüllen der Vortäuschung und Heuchelei. Daher ist die Frömmigkeit in allen Angelegenheiten des Lebens vor allen anderen Erwägungen zu bevorzugen. Der Gesandte Allahs, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Bei einer Heirat wird die Frau gewöhnlich aus 4 Gründen begehrt. Wegen ihres Vermögens, ihrer Abstammung, ihrer Schönheit und ihrer Frömmigkeit. Nehmt also einen glücklichen Ausgang mit der Frau, die fromm ist, damit eure Hände zu einem beachtlichen Gewinn gelangen. Egal wie schön eine Frau ist, wie reich sie ist oder ob sie aus gutem Hause stammt, wenn sie nicht fromm ist, ist sie gering im Vergleich zu einer frommen, hässlichen, armen Frau aus einer wenig angesehenen Familie. Dasselbe gilt auch andersrum, denn der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, sagte: Wenn ein Mann, mit dessen Ausübung der Religion du zufrieden bist, dich um deine Tochter zur Heirat bittet, solltest du sie beide verheiraten, sonst wird es im Land Verderben geben. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, wies einmal Abu Dar zurecht, weil er Bilal spottend Sohn einer schwarzen Frau nannte. Dann fuhr er fort und sagte: Schau, ganz bestimmt bist du weder besser als ein brauner Mann noch als ein schwarzer Mann, außer dadurch, dass du Allah vielleicht mehr als sie fürchtest. Dieses Verständnis wurde wieder und wieder von Allahs Gesandten, Friede und Segen seien auf ihm, betont. Sogar bei der Abschiedspilgerfahrt, kurz bevor er starb, predigte er den Leuten über die Bedeutungslosigkeit von Rassenunterschieden und über die Wichtigkeit der Taqwa. Die frömmsten Individuen sind nur Allah bekannt, weil der Sitz der Taqwa im Herzen ist. Menschen können Leute nur nach ihren äußeren Taten beurteilen, die vielleicht ein falsches Bild vermitteln. Allah machte dies in folgendem Vers klar: Und unter den Menschen gibt es manch einen, dessen Rede über diese Welt dich in Verwunderung versetzen mag. Und er ruft Allah zum Zeugen an für das, was in seinem Herzen ist. Und dabei ist er der streitsüchtigste Widersacher. Surah Al-Baqarah, Vers 204. Deswegen ist es nicht zulässig, dass Menschen bestimmte Leute als besonders heilig und als fromm in einem Grade, der jenseits der Reichweite gewöhnlicher Menschen liegt, zu bezeichnen. Der Prophet Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, gab die Namen einiger seiner Gefährten kund, denen er die frohe Botschaft des Paradieses schon in diesem Leben verkündete. Jedoch basierten solche Äußerungen auf Offenbarung und nicht auf seiner eigenen Fähigkeit, die Herzen zu beurteilen. Als der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, zum Beispiel über diejenigen, die ein Treueversprechen, bekannt als Bay'a al-Ridwan, abgegeben hatten, sagte: Niemand, der das Versprechen unter dem Baum geleistet hat, wird ins Höllenfeuer eintreten, bestätigte er den offenbarten Koranvers. Allah ist wohl zufrieden mit den Gläubigen, weil sie dir unter dem Baume Treue gelobten. Surah al-Fath, Vers 18. Gleichermaßen bewertete er manche, von denen jeder dachte, sie wären für das Paradies bestimmt, als Leute des Höllenfeuers. All diese Beurteilungen basierten auf Offenbarung. Ibn Abbas sagte, dass ihm von Umar ibn al-Khattab berichtet wurde: Am Tag der Schlacht von Khaybar kamen einige der Gefährten des Propheten und sagten: Der und der ist ein Märtyrer, und der ist ein Märtyrer. Aber als sie zu einem Mann kamen, über den sie sagten: Der und der ist ein Märtyrer, sagte Allahs Gesandter: Auf keinen Fall. Ich habe ihn in der Hölle in einem Mantel gesehen, den er unehrlich von der Beute nahm. Allahs Gesandter sagte dann: Geh, Ibn al-Khattab, und teile den Leuten dreimal mit, dass nur die Gläubigen das Paradies betreten werden. In der christlichen Tradition wurden über lange Zeit hinweg bestimmte Individuen für ihre vermeintlichen spirituellen Leistungen gerühmt. Wunder wurden ihnen zugeschrieben und der Status eines Heiligen verliehen. In der vorchristlichen, hinduistischen und buddhistischen Tradition wurden Lehrern, von denen man annahm, sie wären die Leiter der spirituellen Vollendung emporgestiegen und hätten übernatürliche Meisterleistungen vollbracht, Titel wie Guru, Avatar und so weiter verliehen, die auf spirituelle Höherrangigkeit hinweisen. Diese Bezeichnungen haben die Massen dazu geführt, entweder Fürsprache durch sie zu ersuchen oder sie als Götter zu verehren. Infolgedessen kennen diese religiösen Traditionen ganze Listen von Heiligen, an welche die Massen inbrünstig Gebete richten. Auf der anderen Seite lehnt der Islam selbst das übermäßige Rühmen des Propheten Muhammad, Friede und Segen seien auf ihm, ab. Denn er sagte: Rühmt mich nicht, wie die Christen den Sohn der Maria rühmten, denn ich bin nichts anderes als ein Diener Allahs. Sagt also: Allahs Diener und sein Gesandter. Kapitel 10.3 Wali. Wali ist ein Ausdruck, welchen Allah als Bezeichnung für jene verwendet, die ihm nahe sind. Es bedeutet auch so viel wie Verbündeter. Allah verwendet diesen Begriff im folgenden Vers sogar auf sich bezogen: Allah ist der Wali derjenigen, die glauben. Er führt sie aus den Finsternissen ins Licht. Surah Al-Baqarah, Vers 257. Auch verwendet er diese Bezeichnung für den Satan. Und wer sich Satan statt Allah zum Wali nimmt, der hat sicherlich einen offenkundigen Verlust erlitten. Surah An-Nisa, Vers 119. In folgendem Vers bedeutet Wali jedoch naher Verwandter oder Erbe. Und wer da ungerechterweise getötet wird, dessen Wali haben wir gewiss Ermächtigung zur Vergeltung gegeben. Doch soll er im Töten nicht maßlos sein, denn er findet unsere Hilfe. Surah Al-Isra, Vers 33. Dieses Wort steht im Koran auch für die Nähe zwischen den Menschen. Beispielsweise heißt es: Die Gläubigen sollen die Ungläubigen nicht statt der Gläubigen zu Auliya, zu Schutzherren, nehmen. Surah Ali Imran, Vers 28. Was uns am meisten interessiert, ist jedoch die Verwendung von Auliya Allah im Sinne von nahe Freunde Allahs. Im Koran spricht Allah von einigen Menschen, denen er sich selbst besonders nahe sieht. Allahs Beschreibung seiner Walis kann man in der Sura Al-Anfal finden, wo er sagt: Ihre Wali sind nur diejenigen, die Taqwa besitzen. Jedoch die meisten von ihnen wissen es nicht. Sura Al-Anfal, Vers 34. Und in Sura Yunus heißt es: Wisset, dass über Allahs Awliya keine Furcht kommen wird, noch sollen sie traurig sein, diejenigen, die da glauben und Taqwa besitzen. Sura Yunus, Vers 62 und 63. Allah erklärt uns, dass die Kriterien für Walaya in der Bedeutung von göttlicher Freundschaft, Iman, also Glaube, und Taqwa, also Gottesfurcht sind. Alle wahren Gläubigen sind mit diesen beiden Eigenschaften ausgezeichnet. Unter den unwissenden Massen ist das Hauptkriterium für Walaya im Sinne von angeblicher Heiligkeit das Vollbringen von Wundern, die üblicherweise als Karamat bezeichnet werden, um sie von den Wundern, Mu'jizat der Propheten, zu unterscheiden. Für die meisten, die diesem Glauben anhängen, spielt es keine Rolle, wie der Glaube und die religiöse Praxis des Wundermachers aussehen. So findet man bei einigen derer, die als Heilige bezeichnet wurden, ketzerische Glaubensvorstellungen und Praktiken. Andere waren für ihr Unterlassen der religiösen Riten bekannt. Wiederum andere verhielten sich sogar unzüchtig und unmoralisch. Jedoch hat es Allah nirgendwo zur Bedingung gemacht, Wunder zu vollbringen, um sein Wali zu sein. Deshalb sind alle Gläubigen, die Iman und Taqwa haben, Walis von Allah, und er ist ihr Wali, so wie Allah selber sagt: Allah ist der Wali derjenigen, die glauben. Sura Al-Baqarah, Vers 257. Folglich ist es den Muslimen nicht gestattet, bestimmte Gläubige als Allahs Awliya zu bezeichnen und andere nicht. Ungeachtet dieser klaren islamischen Position hat sich in Sufi-Kreisen und unter den Massen, die ihnen blind folgen, eine Hierarchie von sogenannten muslimischen Heiligen herausgebildet. In einer steigenden Rangfolge sind diese die 300 Achyar, sogenannte Auserwählte, die 40 Abdal, sogenannte Vertreter, die 7 Abrar, die sogenannten Frommen, die 4 Autat, die sogenannten Pflöcke, die 3 Nuqaba, die sogenannten Wächter, der Qutb, der sogenannte Pol, der als der größte Heilige seiner Zeit angesehen wird. An der Spitze steht der Rauf, der sogenannte Retter oder Helfer. Er ist der größte aller Heiligen, von dem man in einigen Kreisen glaubt, dass er in der Lage wäre, einen Teil der Sünden der Gläubigen auf seine Schultern zu nehmen. Der Ansicht der Mystiker zufolge sind die Heiligen der drei obersten Stufen auf unsichtbare Art und Weise zu Zeiten des Gebetes in Mekka anwesend. Wenn der Rauf stirbt, ersetzt ihn der Qutb, und es findet zugleich eine Aufwärtsbewegung für die gesamte Hierarchie hinweg statt, indem die reinste Seele jeder Stufe zur nächsten Stufe aufsteigt. Diese Mythologie wurde vom Christentum übernommen, genauso wie die Dhikr-Perlen vom christlichen Rosenkranz und Maulid von der christlichen Weihnachtsfeier übernommen wurden. Darüber hinaus muss an dieser Stelle erwähnt werden, dass niemand außer Allah, der Erhabene, die Bezeichnung heilig verdient.